Laut dem Bericht der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap kritisierten die Sprecher der Oppositionsparteien Südkoreas, wie der Gemeinsamen Demokratischen Partei, der Partei des Volkes und der Partei der Gerechtigkeit, die Landesverräterin Park Geun-hye, die am 1. Januar in einem sogenannten Gespräch mit Journalisten die Bevölkerung betrog.